Spanien erlebte unter der religiös toleranten Umayyadenherrschaft, die von 755 bis 1031 dauerte, rasch eine wirtschaftliche und kulturelle Hochblüte. Noch heute bezeugen die Umayyaden-Moschee in Cordoba, die Alhambra und der Alcazar diesen Einfluss in unvergänglichem Stein. Cordoba unter dem Kalifat war eine wimmelnde, weltoffene Stadt mit 90.000 Einwohnern. Friedlich lebten die verschiedenen Religionen miteinander. Moslems, Juden, Christen und eine große Zahl Mots-Araber, so nannte man die Christen, die sich muslimischen Beschneidungsriten und Speiseverboten angepasst hatten und oftmals Ehrenstellen am Kalifenhof bekleideten. Für die Ottonen und die deutschen Klöster ein Unding von Satans Gnaden. Es existieren kaum schriftliche Quellen aus jener Zeit des frühen Mittelalters. Zwei jedoch, die der Historiker Arno Borst erwähnt, sind für unser Thema höchst aufschlussreich. Die eine Quelle ist die Verslegende Pelagius, verfasst von der Nonne Roswitha von Gandersheim. Die andere ist der Lebenslauf des Mönchs Johannes von Gorze, den ein Abt nach Johannes Tod gleichfalls in Legendenform brachte. Als junger Benediktinermönch hatte Johannes von Gorze im Jahr 953 freiwillig einen nicht ungefährlichen Auftrag übernommen. Er sollte dem Kalifen Abdarrahman von Cordoba als Antwort auf ein christenfeindliches Schreiben einen Brief Ottos des Großen überbringen, der Angriffe auf den Islam enthielt. Schwerwiegende diplomatische Verwicklungen lassen die Audienz in Cordoba erst nach einer Wartezeit von 3 Jahren stattfinden, am 21. Juni 956, dann aber mit allem orientalischen Prunk. Während der Gesandtschaftsjahre des Johannes von Gorze am Kalifenhof in Cordoba verfasste die ottonische Dichterin und Nonne Roswitha von Gandersheim die Verslegende Pelagius. Auch diese Legende spielt in Cordoba. Sie handelt von demselben Kalifen Abdarrahman, der den spanischen Märtyrer Pelagius 925 zum Tode verurteilen ließ. In dieser Legende begehrt der lüsterne Kalif den jungen und schönen Christen Pelagius. Der kriegsgefangene Pelagius widersteht jedoch dem in Liebe entbrannten Kalifen. Als der ihn gar küssen will, schlägt Pelagius ihm ins Gesicht und wird daraufhin grausam zu Tode gebracht. Einige der westlichen Projektionen und Unterstellungen, die bis in die Neuzeit hinein bis zu Lord Byron, William Beckford, Flaubert und Paul Bowles wirksam das Orientbild mitprägen, finden sich bereits in dieser frühmittelalterlichen Legende formuliert. Nebenbei bemerkt, eine durchaus grausige Legende, die durch keinerlei eigene Anschauung der adligen Verfasserin getrübt ist. Wir treffen hier auf die wilde orientalische Sinnlichkeit, das homophile Laster, das sich ungehemmt ausleben darf. Wir begegnen der Grausamkeit und Tyrannei eines muslimischen Herrschers, der nur seinen perfiden Lüsten lebt, sich despotisch über Recht, Gesetz und Religion hinwegsetzt und jede Auflehnung gnadenlos mit Folter und Tod bestraft. Dagegen musste der Mönch Johannes von Gorze trotz aller Märtyrersehnsucht in seinem Reisebericht der Wahrheit zuliebe einige verblüffende Erfahrungen mitteilen. Der Kalif Abdarrahman, der bedeutendste Herrscher des islamischen Spaniens, tritt ihm als Mensch, nicht als Götze entgegen. Er ist weise und beherrscht, den Gesetzen und dem Koran verpflichtet. Ein Kalif, der sogar auf die westlichen Sitten eingeht, indem er Johannes einen Stuhl anbietet. Ein huldvoller Herrscher, der dem Gesandten Freundschaft statt Hass anträgt. Eine Freundschaft, die die Gesinnung des Andersgläubigen ehrt, seine anderen Lebensformen und Lebenskreise achtet. Auf dieser Grundlage von Respekt und gemeinsamem Menschentum ist für den islamischen Herrscher eine freundschaftliche Allianz zwischen Umayyaden-Kalifat und Ottonenhof möglich.